es weiß, fällt das Licht an einem Septembermorgen. Im Herbst wird es nochmal warm, wenn wir nochmal durch die Lande fahren. Über Hügel und Burgen, voll Äpfelbäume, sonnige Herbstträume. Tanz beim Erntefest mit den Freunden. Stell den Pimmel auf den Tisch, die Gerippten füllen sich mit Äppelwoi, das ist hessisch. Stell den Pimmel auf den Tisch, die Gerippten füllen sich mit Äppelwoi, das ist hessisch. Früchte hängen prall und bunt, fallen süß in meinen Mund. In Herbst Sonnenstrahlen, wir ziehen durch das Hesseland vom Apfelbaum zum Kälterstand und trinken so viel wir vertragen. Voll Äpfelbäume, sonnige Herbstträume, Tanz beim Erntefest mit den Freunden. Stell den Bimmel auf den Tisch, die Gerippten füllen sich mit Äppelwoi, das ist hessisch. Stell den Bimmel auf den Tisch, die Gerippten füllen sich mit Äppelwoi, das ist hessisch.